Glücksgefühle kriegen, wenn sie dann also so das dritte Maß Bier hatten und den Jüdischen, die mit jedem Maß Bier also unzufriedener wurden. Es war also sehr nett geschildert und man kann sagen, also hochinteressant. Das sind also diese Unterschiede, das heißt, die Alkoholtoleranz ist verschieden. Es gibt etliche Unterschiede zwischen den Rassen, nur so Dinge, wo man denkt, naja, das ist ganz individuell, der eine kann eben viel vertragen, der andere kann wenig vertragen. Dass dieses also rassentypisch auch unterschiedlich ist, genauso wie die Krankheitshäufigkeit von bestimmten Sachen. Bestimmte Krankheiten gibt es nur bei bestimmten Rassen. Amaurotische Idiotie beispielsweise kommt nur bei den Juden vor. Tut mir furchtbar leid, dass ich das hier sagen muss, aber es ist nun mal so. Wäre froh, wenn es also einen nordischen Menschen gäbe, den ich auch mal als amaurotischen Idiotiker vorweisen könnte, aber es gibt es nicht. Das ist also eine Krankheitsform, die es nur bei Juden gibt. Andererseits sind bestimmte Krankheitsformen bei den Nordischen häufiger. Schizophrenie kommt beispielsweise häufiger bei nordischen Menschen vor als in anderen Rassen. Muss man also auch dazu sagen. Das ist alles verteilt hier und da, wobei Schizophrenie besonders häufig bei Mischlingen ist. Das heißt also, das hat man auch untersucht, die leben eben in einer gespaltenen Seele, in einer gespaltenen Welt. Die eine Welt stammt von der einen Rasse, die andere Welt stammt von der anderen Rasse und da gibt es also weit überdurchschnittlich Schizophrene. Was aber nun wiederum nicht bedeutet, ist immer so eine Häufigkeitssache, dass jeder Rassenmischling schizophren ist. Das ist immer so furchtbar schwer zu verstehen. Wenn ich also mit Menschen diskutiere, auch über Rassenfragen, die kennen immer irgendeinen Mischling, der aber ganz toll ist. So, darauf kommt es aber nicht an, ob es irgendeinen Mischling gibt, der ganz toll ist, sondern es kommt auf den Durchschnitt an. Und im Durchschnitt sind sie eben krankheitsbehafteter, haben mehr Charaktermängel, haben mehr soziale Anpassungsschwierigkeiten und ähnliche Dinge. Das ist so eine gaussche Verteilungskurve, wie alles in der Medizin. In der Mitte ist also irgendwo die Häufung und dann gibt es die Extremsachen. Bei der Intelligenz gibt es das und bei Krankheiten gibt es das und. Es gibt ganz wenige Sachen, die nur für eine bestimmte Rasse da sind. Bei vielen Rassen gibt es so Häufigkeitsverteilung. Und so ist es natürlich auch bei der Intelligenz. Und da komme ich auf einen Punkt zu sprechen, der eben enorm für Stoff gesorgt hat. Eigentlich kann man sich sagen, ja gut, Intelligenz ist eben halt ein Merkmal, wie andere Merkmale auch, wie vielleicht die Kopfgröße, Kopflänge oder was auch immer. Warum gibt es da so viel Krach? Aber niemand kann natürlich gut verknusen, wenn man ihm sagt, du bist dumm. So, und dumm ist dasselbe wie weniger intelligent. Das möchte auch eigentlich niemand so richtig sein. Und dann schrie natürlich alles auf, als es hieß, in diesem Intelligenztest wurde festgestellt, die Neger liegen im Durchschnitt eine Standardabweichung unter den Weißen. Wir haben heute noch Professor Weinschenk im Ohr, der sagt, Durchschnitt ist 100 Intelligenzquotient, bei 90, ab 90 unten, da beginnt das mit den Problemsachen und ab 80, IQ von 80 und drunter, da ist es also so, dass wir Schwachsinn haben, debile haben und erhebliche Erziehungsprobleme haben. Nun, der durchschnittliche Neger hat einen Intelligenzquotienten von 85. Das heißt also, das, was wir so bei uns als Problemgruppe bereits reicht, es gibt 7-mal mehr schwachsinnige Neger als Weiße. Das ist also so eine Verschiebung einfach der Sache. Und wenn bei uns die Kurve so ist und da ist eben 100, dann ist die Negerkurve so und der Gipfel ist eben bei 85. Das bedeutet, es gibt einen Haufen Neger, die fallen also so in die Kurve 30, 40 rein, viel mehr als bei uns. Es gibt andererseits aber auch Neger, die haben durchaus einen Intelligenzquotienten von 120 und liegen damit über dem weißen Mittel. Und da kommen wieder eine und sagen, ja, aber da gibt es doch diesen Neger, der hat da so diese schönen Balladen geschrieben und so und. Ja, gibt es auch, weil wie gesagt, es gibt diese Kurve. Aber es gibt keinen mit einem Intelligenzquotienten von 150. Da ist eben dann wieder Schluss, weil die ganze Kurve so verschoben ist. Die gibt es dann nicht mehr. Oder so einen wie Goethe, der, man hat das errechnet, einen Intelligenzquotienten von 190 gehabt hat. Das ist völlig undenkbar. Gibt es nicht. Sie haben eben ja auch keinen Goethe hervorgebracht. Das ist eben auch so. Sie können ihn auch nicht hervorbringen. Es ist unmöglich, dass Sie einen hervorbringen können. Es ist in Ihrer biologischen Reaktionsnorm nicht drin. Nun kann man sich natürlich hinstellen und kann sagen, ja warum? Man braucht ja nur keinen Goethe, nicht? Trommeln ist ja vielleicht genauso gut. Goethe hat bestimmt nicht so gut Bingo-Trommeln spielen können, wie einer im Busch. Und warum ist Bingo-Trommeln, ja, es ist für uns, wir lachen, aber warum soll Bingo-Trommeln schlechter sein, als meinetwegen Faust zu schreiben, ne? Das ist eine relativ. Für Neger ist es wichtiger, gut Bingo trommeln zu können. als jetzt meinetwegen ein Gedicht, hochgeistiges philosophisches Gedicht zu schreiben. Also ich sage jetzt mal vom Prinzip her, und es kommt vielleicht bei den Frauen auch viel besser an. Also auch das muss man ja mal sehen, es muss ja nicht unbedingt evolutiv wertvoller sein, Gedichte schreiben zu können. Entscheidend zählt ja immer noch hier nur der Erfolg, den wir damit haben, das heißt also die Nachkommenschaft. Wir können also unsere Kultur nicht als Maßstab einer anderen Kultur setzen, aber wir können feststellen, dass da Unterschiede sind. Und wir können deswegen feststellen, dass es undenkbar ist, was wir hier mit dem Begriff Entwicklungshilfe oder Hilfe zur gegenseitigen Förderung oder wie immer, Entwicklungshilfe ist ja auch schon out der Begriff. Man hat da jetzt irgend so einen merkwürdigen, das ist ja auch schon diskriminierend, so einen merkwürdigen anderen Begriff gefunden. Man kann sie nicht bis auf diesen Level des Durchschnittsweisen entwickeln. Es wird also in Afrika nie ein Ruhrgebiet geben. So, das ist also nicht denkbar. Ob das nun gut ist oder schlecht, ich finde das Ruhrgebiet und diese ganze technisierte Welt gar nicht gut, ich finde das ländliche viel besser. Aber man muss es einmal als Tatsache feststellen, dass das eben nicht möglich ist und dass es Vergeudung von Geld ist. Die Milliarden, die 8 bis 9 Milliarden Mark, die wir jedes Jahr in Entwicklungshilfe zahlen, sind fehlinvestiert, wenn sie denn dazu dienen, hier eine höhere industrielle Produktion in diesen Gebieten zu schaffen. Sie sind sinnvoll investiert, wenn man dort für Geburtenplanung sorgen würde. Denn das ist das Riesenproblem in Afrika, dass dieser Raum mehr Menschen erzeugt, als er ernähren kann, jedenfalls bei der Lebensweise, die die Menschen haben. Wenn sie eine hochindustrialisierte Lebensweise hätten, dann könnten sie mehr Menschen ernähren. Aber wenn sie eine letztlich Ackerbaukultur haben, Viehzüchter und Ackerbaukultur, und das die Grundlage ist und letztlich ein bisschen Dienstleistung und Tourismus dabei, dann können sie eben nicht so viele Menschen ernähren. Und das bedeutet, wenn sie dann über ihre Verhältnisse leben, dass sie dann eben viele Bäume abhacken, als Feuer benutzen, dass sie also mit dem Vieh die Steppen überweiden, dass die Wüsten sich enorm ausdehnen und dass letztlich der Lebensraum immer mehr verengt wird. Theoretisch könnten wir sagen, das geht uns alles nichts an. Es geht uns deswegen etwas an, weil wir ein Asylrecht haben, das das liberalste der Welt ist. Und diese Leute, die dort nicht mehr leben können, die kommen dann hierher, um von uns unterstützt zu werden. Und das ist das Problem, das wir dann haben. Deswegen geht es uns schon was an, ob man hier Geburtenplanung macht oder nicht. Nur normalerweise, man darf es ja gar nicht sagen. Da gab es eine Charlotte Höhn, die ist die Professorin, Chefin des Instituts für Bevölkerungswissenschaft. Und die hat sich also in Kairo erfrecht zu sagen, es könnte vielleicht was dran sein, dass es zwischen den Rassen unterschiedliche Intelligenzquotienten gäbe oder eine unterschiedliche Intelligenz. Ein Riesenaufschrei. Niemand hat gesagt, das wäre falsch, außer unseren Reportern vielleicht, also Politiker auch nicht. Es gibt ja diese Unterschiede. Aber es war natürlich unmöglich, dass so etwas gesagt wird. Nur es muss gesagt werden, denn das Problem ist doch, wenn diese Menschen nicht in der Lage sind, Geburtenplanung zu betreiben, und zwar aufgrund ihrer Intelligenz nicht in der Lage sind, das zu machen, wenn sie Antibabypillen bekommen, dann hängen sie die als Amulett um den Hals und essen sie nicht und wundern sich dann furchtbar, wenn sie weiter Kinder kriegen. Das ist nun mal das Problem. Oder es ist auch nicht drin, dass sie die regelmäßig einnehmen, diese Pillen. Das ist also auch nicht drin. Dann komme ich heute nicht, komme ich morgen. Also 2, 3 Tage mal das Ding zu vergessen zu nehmen, das macht ja auch nichts. Das macht dann eben halt doch was. So, und das ist eben dieses riesige Problem, vor dem man also in Afrika steht, wenn man Bevölkerungspolitik betreiben will. Es ist ohne Sterilisierung praktisch nicht möglich und das wird konsequent dort von allen Regierungen abgelehnt. Und alle anderen Methoden der Geburtenplanung scheiden aus. Kondome werden von den Negermännern als entwürdigend abgelehnt, also es ist gegen ihre Männlichkeit gerichtet. Und wenn die Frauen irgendwas versuchen, dann klappt das eben auch nicht, sodass das Bevölkerungswachstum dort ungebremst ist und allenfalls durch AIDS einreguliert wird. Das ist also die Konsequenz dort, die wir haben. Und deswegen ist es natürlich auch bedeutsam festzustellen, wenn sie genauso intelligent wären wie wir, dann könnte es ja klappen mit einer Aufklärungskampagne für eine entsprechende angepasste Geburtenzahl dort. Aber es kann so nicht klappen. Aber auch da ist es so, ich sage nicht unbedingt, dass Intelligenz von Vorteil ist oder nicht. Also man kann sich darüber durchaus streiten. Wir sind zwar, der Mensch gilt als das intelligente Tier, wir sind sicherlich die intelligentesten aller Lebewesen, aber man kann sich darüber streiten, ob das immer so wertvoll und so nützlich ist. Also vielleicht wäre Rousseau zurück zur Natur, wäre also eine etwas intelligentere Art viel, viel hilfreicher für uns als die Prothesenmenschen, die wir uns mit unserer ganzen Intelligenz heranzüchten. Darüber kann man ja durchaus streiten, da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Standpunkte. Was natürlich bei der Intelligenz gut ist, ist, dass die Bewältigung der Lebenssituationen auf dem ganzen Erdball dann dem intelligenten Menschen möglich ist.